1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4, und einer Sendung, in der ich heute eine ganze Reihe von unterschiedlichsten Facetten in Sachen Hip-Hop nicht unbedingt abdecken, aber immerhin spielen möchte. Es geht los mit einem guten alten Bekannten, der sich im Lauf seiner langen Karriere wirklich durch etliche Styles locker durchgespielt hat. Luke Vibert, von dem es ein neues Album gibt. Auch das geht sehr stark Richtung Instrumental-Hip-Hop. Hier eine ältere Nummer, mit der er Alfred Hitchcock und seinen Psychofilm einerseits streift, andererseits auch so ein bisschen das Genre Grime. Luke Vibert hier mit Psycho oder Psycho. pod to live. Snapdo today. Snapdo. Holding. Hier sind wir schon im neuen Album von Luke Weibert, den ich eben mit einer älteren Nummer gespielt habe. Rhythm heißt das. Davor, gerade verklungen, haben wir einen jungen Londoner gehört, Bullion, der zu einer ganzen Reihe von Beatschmieden zählt, die sehr synkopisch arbeiten, mit vielen verrückten Glitches und von denen ich heute einige vorstellen möchte. Bullion, hier Luke Weibert, My Style. gentlemen. We interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. This is the new style! Who can endure? You're dead! Bury the boy! Sir Barnwell died. Yeah, man. Yeah, man. You're an angel just sticking on this 2 and 5 with him. ganz kurz, Ladies and Gentlemen, zwischen und zwischendurch. Die letzten Tracks hier gehen allesamt an Veteranen britischer Clubmusik, wenn man so will. Luke Vibert, hatte ich gesagt. Dann kamen eben die Dub Pistols, die ihre Anfänge tief in den 90er Jahren haben, die mir seit einiger Zeit wieder gut gefallen, seit sie vermehrt gute Rapper der britischen Oldschool dazunehmen. Zuletzt war das Blade, eben gehört Rodney P., dazu Gregory Isaacs in dem Track Six Month, der das neue Album der Dub Pistols einläuten wird. Hier im Hintergrund das neue Album von DJ Vadim, You Can't Learn Imagination, Strictly Rockers 215. Ist der Titel, den ich daraus spiele. Der nächste Artist kommt aus Leeds, weitgehend unbekannt noch, Neckheat, mit dem Titel Build It Up. Vancouver. Vier Musik aus einem Album, das für aus meiner Sicht wirklich großartige, überragende, rhythmische, groovige Formeln besteht. Martin Dijkers aus Holland und sein Album, sein Debütalbum Great Length, von dem ich heute nicht wieder 5 oder 6 Tracks wie in der letzten Woche spielen werde. Belassen wir es einfach mal bei Vancouver, dem Track, der hier läuft. Und zuvor Naked aus Leeds mit einem Beitrag Build It Up aus einer Compilation, die unter dem Dach von Nightmares on Wax in Kürze veröffentlicht werden wird. Nightmares on Wax presents Wax On Records Volume 2. Wax On ist das Label, das George Evelyn, der One and Only von Nightmares on Wax, vor geraumer Zeit ins Leben gerufen hat. Hier Martin. Drugs, drugs are bad. Has to talk from mums and dad. Like they never done drugs before. I done a couple, now I'm on the floor. Somebody please, hospital. Where's my friends? I think I lost them all. I'm effed. I think I'm gonna

1Live4, er hat es tatsächlich getan. Der Londoner Dubstep-Produzent Casper, den wir hier gehört haben, veröffentlicht jetzt sein Debütalbum. Das heißt Everybody's Talking, Nobody's Listening. Seit jeher, seit ich seine Tracks kenne, beherrscht dieser Casper die Kunst des wirklich großartigen Spagats zwischen sehr sanften, romantischen Tracks. Dieser hier ist sogar so ein bisschen in Richtung Cheese gehend, also etwas käsig geraten. Und in der Mehrheit absolut sägenden, geschredderten Bassline-Tracks, die nur ein einziges wollen, nämlich Ravey sein. Das schlägt sich auch auf seinem Album nieder, auf dem es zu sehr, sehr interessanten Tracks kommt, insbesondere dann, wenn zum Beispiel eine ganze Reihe von MCs ins Spiel kommen, allen voran Dynamite MC, der Mann, der viel und häufig an der Seite von Metalheads-Künstlern live MC't und der sich hier in einer ganz neuen Situation sieht. Da ist nämlich nicht viel da hinten, da ist nur eine Bassline und sehr, sehr sparsame Beats und das ist sehr interessant, diesen Kontrast zu hören. Ich bin aber jetzt zunächst mal auf diese, wie gesagt, etwas cheesige, poppige Nummer von Casper gegangen, möglicherweise die erste Autotune-Gesangs-Dubstep-Nummer London City. Die Stimme hier stammt von Uncle Sam aus dem Casper-Album Everybody's Talking, Nobody's Listening. Davor habe ich Musik aus einem Album gespielt, das vor Monaten hier schon des Öfteren gelaufen ist, das jetzt aber, wie ich mich habe belehren lassen müssen, erst offiziell in Deutschland erscheint. Die Rede ist von dem Tottenham-Rapper Sway und seinem Album The Signature LP. Aus diesem Album habe ich eben ein Stück namens Taxi gespielt, mit hoher Problematik, nachts im Club unterwegs, Alkohol, Mädchen, Drogen, es gibt Probleme aller Art und die Lösung des Ganzen, der Ausweg, ist dann eben besagtes Taxi. Sway. Jetzt geht's hier weiter mit Big Band, Dubstep, Jazz, wenn man so will, aus Frankreich von dem Jazz-Stepper. Ich muss spekulieren, Kollektiv, also eine ganze Reihe von Live-Musikern sind bei den Aufnahmen, soweit sie mir bisher bekannt waren, schon immer dabei gewesen. Jetzt gibt's eine neue 12er mit insgesamt 3 Tracks. Einen möchte ich spielen, Taylor Rain. Hier ist Jazz-Stepper. We'll be right back. Falling 1 Live 4, ganz kurz zwischendurch, das Trio Cobblestone Jazz um Matthew Johnson hier mit einem Track aus der Traffic Jam EP, dem Titeltrack nämlich, der sehr jazzig in der Tat daher kommt, Traffic Jam. Davor fast schon im Disco-Outfit der britische Singer-Songwriter Jack Peñate mit einem neuen Song, der mir wirklich ans Herz geht, Be The One. Gleich die Infos, dann geht's hier weiter mit 1 Live 4, bis gleich. 1Live. Infos. Mit Christine Langner um 23 Uhr. Frankreich verschärft Maßnahmen gegen Schweinegrippe. 1. FC Köln schlägt Bremen mit 1:0 und das Wetter wird morgen schön bei maximal 17 Grad. Frankreich will stärker gegen die Ausbreitung der Schweinegrippe vorgehen. Nach Angaben der französischen Gesundheitsbehörde sollen Mexiko-Reisende nach ihrer Rückkehr eine Woche nicht arbeiten gehen, wenn sie beruflich mit Kindern zu tun haben. Der Grund dafür ist, dass die Behandlung besonders bei kleinen Kindern schwieriger ist als bei älteren Patienten. Außerdem werden Passagiere aus Mexiko am Pariser Flughafen in einem getrennten Terminal abgefertigt. Ab heute müssen Ärzte in Deutschland jeden Verdachtsfall melden. Bislang sind 8 Fälle der sogenannten Schweinegrippe bestätigt. Weltweit sind es über 900. Der italienische Autobauer Fiat hat Details zu seinen Opel-Übernahmeplänen bekannt gegeben. In einer Erklärung heißt es, man prüfe die Gründung eines neuen Unternehmens. Darin sollen das Autogeschäft von Fiat sowie die Unternehmen Chrysler und Opel zusammengefasst werden. Fiat-Chef Marchionne will nach Medienberichten einen Weltkonzern aufbauen, der rund 5 Millionen Autos im Jahr herstellt. Vor wenigen Tagen ist Fiat bei Chrysler eingestiegen. Morgen trifft sich Marchionne mit Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg und Außenminister Steinmeier, um seine Pläne für eine Opel-Übernahme vorzustellen. In Berlin sind im Zusammenhang mit den schweren Krawallen vom 1. Mai insgesamt 44 Haftbefehle erlassen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sitzen 17 junge Männer in Untersuchungshaft. Gegen 4 von ihnen wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, im Berliner Stadtteil Kreuzberg Brandsätze gegen Polizisten geschleudert zu haben. Bei den Krawallen am 1. Mai waren mehr als 270 Polizisten verletzt worden. In der ersten Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln den Abstand auf die Abstiegsplätze vergrößert. Die Mannschaft gewann zu Hause gegen eine personell geschwächte Elf von Werder Bremen mit 1:0. Den Treffer für Köln erzielte Milivoje Novakovic. Trainer Christoph Daum war zufrieden. Ton funktioniert nicht. Außerdem spielten der Hamburger SV und Hertha BSC Berlin 1:1 unentschieden. In der zweiten Fußball-Bundesliga trennten sich Aachen und Oberhausen ebenfalls unentschieden 2:2 und Aalen gewann gegen St. Pauli 1:0. 1Live. Sektorwetter. In der Nacht ist es meist trocken, nur im Osten von NRW kommen einzelne Schauer runter. Morgen zeigt sich dann oft die Sonne, es gibt kaum Regen. Die Höchsttemperaturen Castrop-Rauxel 15 Grad, Olpe und Aachen kommen nur auf 14. Am Dienstag wird es grau und regnerisch bei höchstens 15 Grad. Stauschau. Keine Staus. Eins live. 4. Okay, für etwas mehr als eine Minute möchte ich mich jetzt hier musikalisch zunächst der Britin Mikachu annehmen, deren Album Jewelry teilweise auch ihre Band featured The Shapes. Mikachu and The Shapes mit diesem grandios verwackelten, verzerrten Bastard-Folk, wenn man so will. Lips ist der Titel, den ich spiele. Danach hören wir dann einen Track vom unverwüstlichen AC Alone, der ein neues Album raus hat. The Lonely Ones heißt das. Und danach gehe ich dann, so sind meine Planungen, so ein bisschen auf die Drum-and-Bass-Strecke. Es gibt nämlich ein neues Album von Optical und Ed Rush. Alles weitere später. In the kitchen and she cooking rice. Mom's in the kitchen and she cooking rice. Daddy outside shooting dice. Daddy outside shooting dice. Kids on the corner getting jacked by vice. Kids on the corner getting jacked by vice. Yeah, life in the city just ain't that nice. Yeah, life in the city just ain't that nice. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait. Can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait. Can't wait. Is it true? Is it true? Hell yeah. Hell yeah. I'll work it out. I'll work it out. I'll give me some. I'll give me some. Is it true? Is it true? Hell yeah. Hell yeah. I'll work it out. I'll work it out. I'll give me some. I'll give me some. Now, I don't know, but I've been told. I've been the told. Road to salvation ain't paid for ain't gold. Paid for yeah, gold. I don't know, but somebody said. Somebody yeah, said. Everybody gotta get their daily bread. Daily got bread. Soldiers on the battlefield putting in work. Putting got in rappers work. All around them to protect that protect turf. That yeah, turf. If I die in the battle zone, battle just zone. Box me up and then send me send home. Me is it true? Home. Is it true? Hell yeah. Hell yeah. I'll work it out. I'll work it out. I'll give me some. I'll give me some. Is it true? Is it true? Hell yeah. Hell yeah. I'll work it out. I'll work it out. I'll give me some. I'll give me some. They wanna bring back sexy before love and peace. Least bring back heaven and let the violence cease. Yeah, they brought back crack and they recreated the beast where families get messed up and only couple really eat. Man, I ain't tripping. I know they really got heat and they ready to do some dumb stuff. Get them off of the street. That's why I got a couple dogs to rustle up these sheep and keep the party rocking like, oh, what a treat. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. Can't wait, can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. Can't wait, can't wait. Got moms in the kitchen and she cooking rice. Got moms in the kitchen and she cooking rice. Daddy outside shooting dice. On the corner getting jacked by vice. Kids on the corner getting jacked by vice. Yeah, life in the city just ain't that nice. Yeah, life in the city just ain't that nice. Gonna take it to the top where you know that it's lonely. And you know they don't know me that, but they can't hold me back. Pull the wool over my eyes, I'm on to that. It's hard to game a real OG who was born to that. Sardines and pork and beans. A love supreme sitting in the court supreme. Yeah, LA scene, a New York scene. I'm eating and live, making sure these forks is clean. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait, can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. Can't wait, can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. Can't wait, can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. Can't wait, can't wait. There's a conflict in every human heart between the rational and the irrational, between good and evil. And good does not always triumph. Sometimes the dark side overcomes what Lincoln called better angels of our nature. 1, 3, 4. Wir haben ja hier ein gewisses Volumen an Zeit zur Verfügung zu stehen. Und deshalb wollte ich die zuletzt gehörten insgesamt 3 Drum and Bass Tracks ganz bewusst hier einmal in ganzer Länge spielen. Ich will das versuchen, ganz kurz nochmal aufzurollen. Ed Rush and Optical haben wir gehört. Jetzt kommt ein neues Album dieses ehemaligen Dream Teams des Drum and Bass. Das heißt Travel the Galaxy. Man hatte mich vor diesem Album gewarnt und gesagt, ist im Prinzip nichts Neues. Immer noch die alten Sounds. Und als ich das gehört habe, dieses Album Travel the Galaxy, musste ich mir eingestehen, ja, das stimmt. Und das ist im Grunde schade, denn insbesondere Optical war in den 90er Jahren der Mann innerhalb von Drum and Bass, vor dem viele, viele auf die Knie gefallen sind, dessen Tracks Einfluss und Inspiration und Aufmerksamkeit erregten, auch weit außerhalb der Drum and Bass Massive, wenn man das so sagen kann. Und das gilt im Grunde auch für Ed Rush, der an der Seite von Nico Sykes damals für das No U-Turn Label ja etliche, ja, wenn man das vielleicht so platt sagen kann, Drum and Bass Hits oder Meilensteine geschaffen hat. Als die beiden sich dann schlussendlich zusammenschlossen, zu einer bis heute währenden Koalition, nämlich Ed Rush und Optical, da konnte man mit Fug und Recht von einer kleinen Supergroup des Drum and Bass sprechen. Aber als ich dieses Album dann gehört hatte, eingedenk der Tatsache, dass es wirklich im Prinzip immer noch diese Tech-Funk-Klopfer sind, mit denen die beiden jetzt seit Jahren schon hausieren gehen, da muss ich doch gestehen, hat mir das Album richtig Spaß gemacht zu hören. Denn es entwickelt einen unheimlichen Druck, es rockt. Und also es gefällt mir. Travel the Galaxies hat einen super Einstieg, den ich jetzt nicht gespielt habe mit MC Rhymetime. Den spare ich mir einfach für die nächsten 1-2 Sendungen mal auf. Snaggletooth, der Track, den ich gespielt habe, war, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für das, was einem auf der Reise durch die Galaxie begegnet, wenn man Ed Rush und Optical folgen möchte. Danach habe ich 2 Titel gespielt, die aus heutiger Sicht vielleicht etwas weiter vorne sind, die interessanter, verspielter mit den Dingen umgehen, die mit Hall-Echo, Dub-Effekten, wechselnden Beat-Rhythmen daherkommen. Einmal von meinem Lieblingslabel, wenn ich das so sagen kann. Ich habe es hier in einer Jahresabschlusssendung auch schon mal gekürt. Influence, ein sehr junges Label noch, das mit sehr vertrackten, aber dann doch gut in den Flow gehenden Tracks daherkommt. Da habe ich eine neue Influence-Platte gespielt, die stammt von Kiel und heißt Wind Tunnel. Und gerade verklungen ist das Duo Sabre and Survival mit einem Track aus der Doppelvinyl-EP Omega EP, und zwar der Titeltrack Omega King. So, jetzt bin ich hier so fröhlich am Reden, am Zwitschern und am Schnattern. Erlaubt, dass ich noch 3-4 Sätze hinten dran hänge und nochmal auf das zu sprechen komme, was ich eingangs der Sendung gesagt hatte. Ich wollte heute so ein paar etwas am Rande agierende Beatschmiede spielen, Beat-Visionäre, wenn man so will. Und da ist mir vor wenigen Tagen eine Platte zugespielt worden, eine Compilation, die überragend zusammengestellt ist. Wenn ich ein paar geläufige Namen nennen darf, da ist zum Beispiel Flying Lotus auf dieser Platte mit Beiträgen zugegen, der in dieser Show schon gespielte Bullion aus London, der auch einen guten Draht hat zur Dubstep-Szene. Bald gibt's eine Riesenparty in London, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Da wird jener Bullion dann auch zu Gast sein. Sam I Am, Doctor Who Dead, viele, viele andere sind auf dieser Compilation enthalten. Die heißt schlicht und einfach Beat Machine und ist zusammengestellt worden von einem Typen namens Jams, der seinerseits zu einer mir bisher nicht bekannten Crew zählt, den Blue Jams nämlich. Und das Ganze, es bleibt mir nicht erspart, auch das zu sagen, unter dem Dach einer Autofirma, Skion, die mir bisher nicht geläufig war. Ich will auch nur den Namen erwähnen. Es passiert ja häufiger, dass kommerzielle Produkte und Musik zusammengehen. In diesem Fall ist das eben auf diese Art und Weise passiert. Aber man muss ehrlicherweise sagen, das Resultat ist überragend. Diese Compilation Beat Machine von Jams zusammengestellt, gibt es auch käuflich zu erwerben. Und jetzt legen wir einfach mal los mit einem Titel von Onra. Wer immer das auch sein mag, ich konnte nicht alle Artists jetzt hier groß recherchieren. Der Titel heißt Broken Language. We'll be right back.

1 Live 4, Musik aus einer Welt völlig verdrehter Beats, schillernder Synthesizer-Wolken und Welten. Und ich will kurz sagen, was wir hier gespielt haben. Das mag auf Anhieb hier und da vielleicht etwas verstörend wirken, aber wo kämen wir hin, wenn nicht irgendwo auf dieser Welt ständig irgendwelche Leute Neues versuchen würden, was nicht automatisch gut und zwingend sein muss. Aber hier habe ich doch ein gutes Gefühl. Also, wie ist das gelaufen? Nachdem ich den Beat Machine Sampler hier mit einem Track gefeatured hatte, nämlich einem von Onra, auch das ist typisch für neuere Musik, sind wir nach Österreich gegangen. Also heute ist es wirklich, du kannst aus Luxemburg, Liechtenstein, sonst woher kommen, es ist völlig egal, mag vielleicht auch an MySpace und ähnlichen Plattformen liegen, dass heute niemand mehr fragt, woher du kommst. Diese ehemals anglo-amerikanische Schiene und Dominanz wirkt bei neuerer Musik oft wie weggewischt. Aus Österreich kommt ein Typ, den ich erst seit kurzer Zeit kenne, der aber in der entsprechenden Szene in den allerhöchsten Tönen gelobt wird, Dorian Concept. Vor einigen Wochen erschien sein Album When Planets Explode und aus diesem Album habe ich einen Titel gespielt. Um dann mal zurückzugehen zu einer Größe, einem amerikanischen Trio, das vielleicht als Wegbereiter dieser entrückt wirkenden Musik mit bezeichnet werden kann, nämlich Sarah Collective Partners, ein Trio aus den USA, von dem es im Übrigen in etwa 14 Tagen ein neues Album geben wird. Ich habe das schon hier liegen, vielleicht können wir da gleich noch einen kurzen Extrakt draus hören. Neben Sarah Collective Partners ist sicherlich auch der große Jay Dilla ein Wegbereiter dieser Musik und auch im Overground hört man bisweilen bei Tracks von Kanye West oder auch Nerd durchaus Beats, wie wir sie hier ansatzweise in den letzten Minuten gehört haben. Ich bin dann nach Sarah Collective Partners wieder zurückgeschwenkt zum Beat Machine Sampler und habe einfach mal zwei Stücke soeben in einer Linie gespielt, nämlich die Beiträge dort von Flying Lotus und dann direkt daran anhängend von einem gewissen Mike Slott. So, jetzt lege ich den Beat Machine Sampler hier mal zur Seite. Ich denke, wir sollten uns entspannen mit einigen kurzen Beats von Madlib, bevor es dann weitergeht mit einem Japaner. Der sitzt in Berlin, heißt Samon Kawamura und hat Anfang des Jahres das Album Unfold veröffentlicht. Interessanterweise auf einem neuen Label, das heißt Nesola. Und der Mann hinter diesem Label ist ein für viele von euch sicherlich guter Bekannter, Max Herre, nämlich der ehemalige Frontmann vom Freundeskreis. Madlib und dann Samon Kawamura. Even though we're born rocky roads right now, but I love you. Sweetheart, listen. So why should I'm on my way home right now? And this time remain. So why shouldn't we start over again? So why shouldn't we start over again? And this time remain. So what's so? So why should and this time remain. So why shouldn't we start over again? Why shouldn't we start over again? And this time remain. Too many hours. Is your steam hammer travel? where I'm so nice, like polite manners, flows nice. As soon as I touch the mic handle, the gun blam, make a leave a murder scene. The son of Sam and hip hop, I murder everything. I'm from the city where niggas is aping, ain't shit. Niggas gorilla get you for your bathing, they kicks. Great shit. They say I'm Hollywood, I take flicks and sign autographs on babes' tits. I can't sleep, I'm on the grind, I'm hungry. Take a risk, put it all on the line like laundry. You can't call me, you're trying to harm me. I'll make you a dead man walking like zombies. Yeah. Like Mike and Thriller, I rhyme sketches like a movie scene. I fight the villain. Back on board, game fell off track, so I put it back on court. A lot of pressure building up in my chest plate. Niggas begging for the album, said they can't wait. You hear the rumors, dawg, I like to call it bait. My fam on the horn asking about my mind state. The mind's great, I'm sharper than I ever been. I'm on the beach overseas sipping Seraphim. Ain't no need for you to question if I ever been. Only from the bottom that you learn to ascend. I transcend any click. Rap's Agent Zero, I was last when they picked. Man, who paying for it? I don't cry over milk spilt. Place my fitted on tilt and keep stepping like a champ. Like the prize winner, the victor. Leading man posing in your girl's pictures. Get yours. I'm out here doing the same. Got my mind on my money. I don't need the fame. You dig? Live hier, dieser Mann darf selbstverständlich in dieser Reihung hier nicht fehlen. Code 9, sein neues Vinyl Black Sun. Davor ein kurzer Snippet schon mal aus dem neuen Album von Sarah Creative Partners. Nuclear Evolution, The Age of Love heißt es. Und davor habe ich einen, die Titel sind eh alle so kurz, einen kurzen Track gespielt von Georgia N. Muldrow, Produzentin, Sängerin, Rapperin und Verfasserin eines neuen Albums, das auch in wenigen Tagen kommen wird. Georgia N. Muldrow, Sarah Creative Partners und Code 9 Black Sun. Bis gleich. 1 Live. 4. Okay, Black Sun, Schwarze Sonne war der letzte Track von Code 9. Über diesen Mann müsste man mal eine Spezialsendung machen, nicht unter 20 Stunden Länge, denn der bewegt sich wirklich wie die Spinne im Netz und hat seine Greifer, seine Fühler wirklich in jeder Richtung. Ich weiß nicht, einige werden es mit Sicherheit nicht wissen, dass Code 9 neben seinem Hyperdub-Label, neben eigenen Aufnahmen, neben zig Aktionen, die er unternimmt, auch noch Lesungen, Vorträge hält an der, ich glaube, sie heißt Southeast University in London. Da geht es um die Themen Sound, Ästhetik, Sound, Design. Dazu schreibt er jetzt auch ein Buch, das mittlerweile draußen sein müsste, Sonic Warfare. Und er unterrichtet auch bzw. hält Lesungen zum Thema Grime. Daneben war er übrigens einer derjenigen Leute, die mit als erste die Junior Boys entdeckt haben. Als das kanadische Duo kurzzeitig mal in London war, wäre es fast zu einer Veröffentlichung über Code 9 gekommen. Aber die Junior Boys sind dann zwar ein Duo geblieben, haben sich aber umbesetzt, sodass das damals nicht so gelaufen ist. Jetzt gibt es ein neues Album der Junior Boys, mit dem ich hier beginnen möchte. Begun Dual Care heißt es. Wunderschönster Elektro-Soul-Pop. Daraus hier mal der Titel Duel to Pause, der fast so ein bisschen daherkommt wie indietronischer Folk. Die Junior Boys, mit denen geht's los. It's too dull. 1 Live 4. Dieser Mann hier heißt Sven Tasnadi. Er kommt aus Leipzig und hat wie seine beiden Freunde Daniel Stefanik und Stefan Schulz in der Vergangenheit schon auf unterschiedlichsten Labels veröffentlicht. Diese drei Freunde haben jetzt ein neues Label für sich allein eingerichtet, das heißt Oh Yeah. Und die Absicht ist, hier auf diesem Oh Yeah Label verspieltere Tracks zu machen, die stärkeren Listening-Charakter haben. Diese Nummer gefällt mir ausgesprochen gut, wobei ich sie mir eigentlich in fast jedem Club auch vorstellen kann. Charisma heißt sie und stammt von Sven Tasnadi. Oh Yeah. Der heißt das Label, erlaubt zu später Stunde einen fürchterlich platten Übergang, wenn ich jetzt von diesem Labelnamen Oh Yeah zu der von mir unglaublich geschätzten Band Yeah Yeah Yeahs überschweife, die heute Abend im Sektor gespielt hat in Köln, aber mit dem Ende des Konzerts muss noch lange nicht das Ende des Albums It's Blitz markiert sein, aus dem ich hier Musik spielen möchte. Hier sind die Yeah Yeah Yeahs. Let's go. Nach den eben gehörten Yeah Yeah Yeahs, eine Band aus Kalifornien, deren Afrobeat inspirierter und geprägter Indie-Rock mir ausgezeichnet gefällt. Das Album erschien im abgelaufenen Monat April, Never Gonna Touch the Ground. Ein gewisser Sean Rawls aus Athens, Georgia, kommend ist der Kopf dieser Band von Still Flying, von denen ich eben den Titel Haunted Houses gespielt habe. Hier im Hintergrund das Berliner Duo Luna City Express mit einem Titel, der mir recht gut gefällt, sowohl im sehr perkussiven Original Roughneck, wie auch hier im Remix von Matthias Tanzmann, der so ein paar Hammond-artige Sounds hinzufügt und die Sache zusätzlich antreibt. Hammond ist ein gutes Stichwort, hier ist Booker T. this going on. Beats game tight. Right. Keep talking this shit, just spell my name right. I don't wanna sleep, I want my head to creep, I don't wanna let you go. let's bring this moment to life. Live 4. Ich mache hier einen ganz kleinen Break, nachdem wir ein paar Tracks hier in einer Linie gehört haben, etwas überraschend vielleicht dazwischen geknallt und dann für sich selber auch überraschend klingen vielleicht die nur kurz als einen Track von Booker T angekündigte Nummer. Booker T. Jones, der schon in den 60er Jahren famose Orgel, Jazz, Hits, Green Onions und vieles mehr produziert hat, jetzt mit einem neuen Album, soeben erschienen, das heißt Potato Hole. Und dabei wird er unterstützt von einer Band, über die ich mich hier gar nicht positiv genug auslassen kann. Es ist eine Southern Rock Blues Band aus den USA, die ihren Scheiß, ich sag das ganz bewusst mal so drastisch, aber sehr hart und rigoros spielt, wie ich das von vielen anderen zeitgenössischen Bands so kaum gehört habe in den letzten Jahren. Dabei bewegen sich die Drive-By-Truckers im Grunde auf relativ konventionellem Gebiet, aber die Härte, die Schärfe, mit der sie ihre Sache spielen, ist einfach imposant. Und diese Drive-By-Truckers sind gewissermaßen bei dem neuen Booker T. Jones-Album die Backing-Band. Und das merkt man, das hört man, das Ganze driftet in relativ hartrockige Gefilde sogar, wie das eben zu hören war. Potato Hole, das Album von Booker T. Danach ein weiterer Track von DJ Vadim. Ein ganz tolles Album, You Can't Learn Imagination. Viele Tracks sind vokalisiert, driften in Richtung Reggae, aber er hat es sich nicht entnehmen lassen. Auch so ein paar eher vielleicht leicht introvertierte, aber immer auch ein bisschen augenzwinkernde, pure Instrumentaltracks dazwischen zu hängen, wie zum Beispiel den eben gespielten mit romantisierender Klaviermelodie, zumindest zu Beginn. Und nach DJ Vadim jetzt gerade verklungen kam Damien Lazarus. Der ist Brite, lebt in den USA und hat ein Techno-Label in England gegründet vor einigen Jahren, das sehr visionär veröffentlicht hat, Crosstown Rebel Music nämlich. Dieses Album von Damien Lazarus, das versucht, so ein bisschen die eingefahrenen Four-to-the-Floor-Wege zu verlassen, wird hochgelobt. Ich finde es nur teilweise gut. Mir sind die Tracks so ein bisschen zu manieriert, zu bemüht irgendwie. Ich könnte es jetzt nicht treffender begründen, als ich das hier im Moment tue. Der gerade gehörte Titel Moment mag so etwas wie ein Highlight aus diesem Album sein, Smoke the Monster Out. Aber wie gesagt, das begeistert mich hier nur teilweise. Ich wollte es trotzdem nicht unerwähnt lassen. Ende Mai erscheint ein Album von Fink. Die Leute, die es gehört haben, überschlagen sich schon jetzt vor Begeisterung. Sort of Revolution heißt das Werk des Mannes, der seinen Folksongs immer so recht knifflige, dubbige Effekte beizumischen versteht. Ich habe jetzt irrtümlich aus diesem Sort of Revolution Album schon ein, zwei Tracks gespielt, nicht wissend, dass die Veröffentlichung sich noch 3-4 Wochen hinzieht, lege ich das also mal im Moment zur Seite und komme zu einer anderen Fink-Nummer, die ich gefunden habe bei dem amerikanischen Ehepaar The Long Lost. A Miss ist ein Titel, den besagter Fink jetzt für uns remixt und natürlich nicht nur für uns, sondern eben auch auf der aktuellen Single von The Long Lost tut er das. Amis im Fink Remix. Together, we will beat piracy. Mainly by me speaking over all the good bits. I know, but the good news is you can buy it and I won't be there on the final version. Listening to the Yamaha Tectonic Plates Volume 2 compilation, due for release in May 2009. Live hier. Aus dieser Compilation habe ich nun schon mehrfach Musik gespielt, immer in Kauf nehmend, dass jeder einzelne Track, den ich hier spiele, sogenannt overvoiced ist von einer weiblichen Stimme, die darauf hinweist, dass im Mai, also in diesem Monat, diese Compilation erscheinen wird. Sie heißt Tectonic Plates Volume 2, erscheint auf dem Pinch-Label Tectonic und wir hören eben jenen Pinch mit Joyride. Es gibt eine Präsentation des Albums in London im Club The Arches am 22. Mai und zu den musikalischen Gästen, die dort zugegen sein werden, zählt auch der heute schon als Beat-Schmied-Visionär vorgestellte Bullion, den ich hier mit seiner Young Heartache EP gespielt habe. Vielleicht sollten wir damit einfach rausgehen, nachdem ich mich hier verabschiedet habe. Vielen Dank an dich, an euch für deine, eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute für die Woche und ich freue mich natürlich, wenn wir uns am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Ein paar Takte noch von Pinch und abschließend dann Bullion. Alles Liebe, alles Gute, ciao. Snap.